Skin! Skin! Skin! Skin! Skin! Skin! Skin! Skin! Ich sehe eine Bande gewaltbereiter Spinner! Mit Waffen und Vermummung benehmen sie sich noch schlimmer! Sie haben keine Ahnung von ihrem Leben. Sie wollen zerstören und niemals was geben. Sie kennen keine Achtung, keine Moral. Sie wollen Krieg, das ist der rote Mann. Und darum habe ich die Schnauze voll. Wir stehen. Deshalb singen wir alle zusammen Rock in the Hills. Skin. Skin. Skin! Skin! Schlagen Sie einmal zu, gibt es nur Verderben! Selbst Gartenschweine haben in unserem Land noch Erben! Sie nehmen aber mit Kraft von unserem Staat, alles wird zerstört von der roten Saat! Sie arbeiten nie, sie lungern nur rum, jeder kann sehen, doch alle bleiben stumm und darum haben sie Schnauze voll! Wir stehen! Dann singen wir alle zusammen Rocking in Licks. Sie sind schwere Wände, Zeitparolen ihr holen. Von mir bleibt mir doch alle gestohlen ihr holen. Sie sind schwere Wände, Zeitparolen ihr holen. Von mir bleibt mir doch alle gestohlen ihr holen. Konflikte lösen sie ausschließlich mit Gewalt. Das Menschen unter Leiden lässt sie einfach kalt. Kein Herz, keine Seele und keinen Verstand. Sie benehmen sich schlecht in unserem Land. Und Kameraden, steht zusammen, lassen nicht zu, dass wir uns ertrinken von dieser Abgrund. Und darum habe ich die Schnauze voll. Mir stinkt. Deshalb singen wir alle zusammen Rocking in Licks. Sie beschieren Wände, Scheinparolen ihr holen. Von mir bleibt mir doch alle gestohlen ihr holen. Sie beschieren Wände, Scheinparolen ihr holen. Von mir bleibt mir doch alle gestohlen ihr holen. Schnauze voll, mir stinkt. Deshalb singen wir alle zusammen Rocking in Licks. Sie beschwieren Wände, Scheinparolen ihr holen. Von mir bleibt mir doch alle gestohlen ihr holen. Sie beschwieren Wände, Scheinparolen ihr holen. Von mir bleibt mir doch alle gestohlen ihr holen. Wir holen! Wir holen! Wir holen! Wir holen! Dankeschön. Riese, bring mal noch ein bisschen Bier her. Das wollte ich gerade sagen. Du bist ein Gott, ey. So, gerade hat sich jemand ein Lied gewünscht. Dieses Lied. Dieses Lied ist auf der neuen Balladen-CD Zorn der Götter drauf. Wir werden es heute Abend als eine Rockversion spielen. Dieses Lied handelt über die ganzen Frauen in unserer Szene, die meines Erachtens immer ein wenig zu kurz kommen. Ich kann es eigentlich gar nicht verstehen, dass die Frauen auf uns stehen. Eigentlich sind wir ja alle hässliche Fratzen, kurze Haare, asozial tätowiert. Und deshalb sind sie alle echt extrem.